Herzlich willkommen zur Vrindheit Folge 2. Die Vrindheit ist die Sendung, die keine Frage unbeantwortet lässt. Der feine Herr Semak und ich bin Holger Klein, wir werden eure Fragen vrindheitsgemäß beantworten. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr von uns beantwortet haben wollt, dann müsst ihr die schicken, und zwar per Mail an fragen@vrind.de. Sollen wir sagen, dass wir das eigentlich nur benutzen, um... Wir sagen einfach nicht, was... Um was? Naja, im Grunde geht es doch hier um Pissverzell auf Basis von Fragen, die andere Leute einreichen, oder? Ach so, ja. Nee, brauchst du nicht dazu sagen, das erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Das heißt, früher oder später wird irgendwer begriffen,